Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel »Eine absurde und lächerliche Handlung«. Darin hieß es: Das Bösewesen der feindseligen Nordkorea-Politik der USA ist erneut ans Licht gekommen. Vor kurzem beschlossen die Amerikaner, an die Nichtregierungsorganisationen, die in Südostasien die Flüchtlinge aus Nordkorea unterstützen, jährlich die Unterstützungsgelder in Höhe von 200 bis 550.000 US-Dollar zu liefern. Derzeit ärgern sich die USA über die blendende Realität in Korea, dass trotz der beispiellosen nuklearen Drohung und des wirtschaftlichen Drucks im Malima-Tempo den Aufbau des starken sozialistischen Staates beschleunigt. Das bringt die USA, die mit der Lügenpropaganda unter anderem über die atomare Drohung von Nordkorea ihre Erdrosselungsmachenschaften gerechtfertigt haben, in große Verlegenheit. Als letzter Versuch führen sie mit Hilfe der Flüchtlinge eine heimtückische Menschenrechtskampagne gegen die DVJK. Schon am 17. März inszenierten die Organisationen für gemeine Menschenrechtskampagne gegen die DVJK und einige Flüchtlinge auf Anweisung der US-Administration in New York ein Theater zur Verleumdung der DVJK. Das ist ein klarer Beweis für die dunkle Absicht der USA dazu, unter Einsatz der gemeinen Leute die Erdrosselungsmachenschaften auszubauen. Vor einigen Jahren gab Shin Dong-hyuk, der als symbolisches Wesen der Flüchtlinge aus Nordkorea galt, zu, dass seine Zeugenaussagen über die Menschenrechtslage der DVJK Erfindungen gewesen seien, was auf den Druck der USA zurückzuführen sei. Wie gesehen ist die Absurdität der Menschenrechtskampagne der USA gegen die DVJK bereits vor aller Welt an den Tag gekommen. Die USA sind der größte Menschenrechtsverbrecherstaat. Sie haben schon längst wegen ihrer eigenen schlimmen Menschenrechtslage kein Recht mehr dazu, von den Menschenrechten zu sprechen. Es wäre besser, dass sie nicht für die absurde und lächerliche Handlung, sondern für die Verbesserung ihrer Menschenrechtslage die Gelder ausgeben.